من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. من الأمور التي بدأها مشركو مكة هي التهكم والاستهزاء بضعفاء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ويجلس إليه المستضعفون مثل خباب وعمار وصهيب وبلال وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فكان مشركو قريش يستهزئون بهم ويقولون لبعضهم: هؤلاء أصحاب محمد كما ترون، أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق، ولو كان ما جاء به محمد حقا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك عظيم. وهذه سنة في الأنبياء جميعا أن أقوامهم يظنون أو الملأ من أقوامهم يظنون أنهم على الحق والخير، فإذا سبقهم إلى هذا الحق والخير غيرهم استهزأوا بهم وتهكموا به. وليس فقط الاستهزاء والتهكم، وإنما سعى المشركون لإبعاد ضعفاء المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء، لو طردت عنا هؤلاء لجلسنا إليك ولتكلمنا إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بطارد المؤمنين. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إذن مسألتان عظيمتان: أن يطلب الكفار أولا من النبي صلى الله عليه وسلم طرد ضعفاء المسلمين، وكذلك أن يتهكموا بضعفاء المسلمين ويستهزئوا بهم لعلهم يبتعدوا عن هذا الدين. ولكن إيمان الصحابة كان أقوى وأعظم، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بعدم طردهم بل بالصبر على ذلك. وهذه المسألة ستبقى إلى يوم القيامة دائما. الملأ من الكفار، يعني صناديد الكفار وسادة الكفار، لا يقبلون بأن يسبقهم إلى الخير من هو أدنى منهم، سواء بالمال أو بالجاه أو بالأمور التي ينظر الناس إليها في الدنيا. كذلك من الأمور التي حصلت أن ابن أم مكتوم رضوان الله عليه جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى صناديد قريش كثير منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم، وابن أم مكتوم كان أعمى كان لا يرى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله فعبس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهذه كذلك من الآيات، وهذه السورة سورة عبسة من السور التي تثبت أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام البشر، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وطبعا بعض الناس استغل هذه الآيات في الطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كيف يكون هذا النبي ويعبس ويتولى عن ذلك الأعمى. ولكن يجب أن نفهم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترك الأولى. الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم إليه، ولكن أنت الآن تصور المسألة، تصور ذلك الموقف. أنت تتكلم مع أناس ترجو إسلامهم، ويأتيك إنسان من يمينك، أنت تتابع الكلام معه فيأتيك عن شمالك، أنت تتابع الكلام فيأتيك مرة أخرى، فلا شك أن الإنسان سيتضايق. فهذا الذي حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الأولى أن يتكلم معه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا فيه إثم أو معصية أو إلى غير ذلك. لذلك بعض الناس أراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا مجال للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي كتم أو كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا، لو كتم شيئا من الوحي لكتم هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى هنا قال عبس وتولى، ما قال له عبست وتوليت. وهذه من صيغ القرآن ومن أساليب القرآن العظيم. بارك الله فيكم. Wir haben schon darüber gesprochen, wie die Kuffar von Quraysh, das wird wie die Götzendiener von Mekka, mit dem Propheten Muhammad getan haben und mit seinen Gefährten. Sie haben über den Propheten gelogen, über seine Gefährten gelogen, sie haben die Gefährten vom Propheten gefoltert und so weiter. Und das kommt später auch, dass wir noch über dieses Thema sprechen, aber die haben dann eine neue Strategie gehabt, und zwar, sie haben angefangen, sich lustig zu machen über die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich, die Leute, die den Islam angenommen haben, am Anfang waren die sozial Schwachen, die Leute, die unrecht behandelt wurden. Sie haben den Islam angenommen, die meisten von ihnen, weil diese Leute den Islam als Befreiung angesehen haben. Und die haben auch das empfunden, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Leid hat, weil sie selber das gehabt haben, diese Leute. Dann kamen die Kuffar, die sozusagen die Führer von Mekka. Und die kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben ihm gesagt, schau mal, wer mit dir sitzt. Schau mal, wer mit dir sitzt. Die sind nur Leute, die keinen Wert in unserer Gesellschaft haben, die keine Macht haben, die nicht reich sind. Und untereinander sagten die Kuffar zueinander, die haben gesagt, schaut mal, die Gefährten von Mohammed, wäre diese Religion von ihm die Wahrheit entsprechend, dann wären nicht diese Leute sein, die ihm gefolgt haben, oder die ihm gefolgt haben, sondern wenn dieser Islam, wenn diese Religion gut wäre, dann wären wir die Ersten, die diese Religion bekommen haben. Deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وقال الذين كفروا للذين آمنوا. Das heißt, die Leute, die die Wahrheit verleugnet haben und die Wahrheit verweigert haben, diese Leute haben zu den Leuten, die die Wahrheit angenommen haben und die Wahrheit verinnerlicht haben. Wäre dies gut, was ihr habt, dann wäret ihr nicht die Leute, die vor uns diese Sache angenommen haben. Aber das ist immer so. Das war auch bei Nuh alayhi salam. Das war auch bei allen Propheten war das immer so, dass die sozial Schwachen, die ungerecht behandelten Menschen die wahre Religion annehmen und dass die Führer oder die Leute, die natürlich ihre Interessen verlieren werden, wenn sie die Wahrheit annehmen, dass sie immer dagegen waren und sie haben sich lustig über die anderen gemacht. Nicht nur das. Dann gingen die Führer von Mekka zum Propheten und sie haben ihm gesagt, Wenn du willst, dass wir mit dir lange sprechen und mit dir lange reden, dann musst du diese Leute, die um dich sind oder die mit dir sind, diese sozial Schwachen und Sklaven und sowas. Du musst diese Leute wegschicken. Dann mit dir sitzen. Der Prophet sagte, ich werde niemals die Gläubigen wegschicken. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm auch das im Koran bestätigt. Das ist, schicke diese Leute, die Allah früh und abend anbeten, nicht weg. Warum nicht wegschicken? Weil diese Leute gläubig sind, weil diese Leute gut sind. Und diese Rechtleitung, die die Leute bekommen, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn die Führer von Mekka den Islam annehmen wollen, dann werden sie recht geleitet. Aber diese schwachen Leute, die den Islam angenommen haben, bleibst du mit ihnen, weil sie gläubig sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war dann einmal mit den Führern von Mekka. Dann kam zu ihm Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum war blind. Der konnte nicht sehen. Und der Prophet war sehr beschäftigt. Der redet mit den Leuten von Mekka, von den Führern. Das ist wichtig auch zu verstehen, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich darum gekümmert hat, dass er mit den Führern spricht von Mekka. Weil die Führer von Mekka, wenn sie den Islam angenommen hätten, dann wären die Leute auch zum Islam gekommen. Und das war ihm wichtig, mit diesen Leuten zu sprechen. Und jeder ist Führer von seinem Stamm. Und damals war die Sache so, wenn der Führer den Islam annimmt, dann automatisch nehmen die Leute den Islam an. Weil sie sagen, wenn unser Führer den Islam annimmt, das bedeutet, dass es mit Sicherheit etwas Gutes. Aber wie war die Sache? Nein, die Schwachen erstmal haben den Islam angenommen und nicht die Führer. Dann haben sie gesagt, ja, wäre das gut, wären die Führer Muslime. Aber die Führer sind keine Muslime, sondern die Schwachen, das ist nicht gut. So haben sie sozusagen diese Logik verwendet. Während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Führern von Mekka war, dann kam Ibn Maktum zu ihm. Der kam zu ihm von vorne. O Prophet, ich will mit dir reden. Der Prophet machte weiter mit den Leuten. Der kam zu ihm von rechts, der kam zu ihm von links. Der belästigte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Stirn gerunzelt und er hat sich abgewandt von Ibn Maktum. Und er hat weiter mit den Leuten gesprochen. Der Ibn Maktum war ein bisschen traurig. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Das wird, er runzelte mit seinem Stirn und er wendete sich ab, als der Blinde zu ihm gekommen ist. Subhanallah. Der Prophet hat mir keinen Fehler gemacht übrigens, weil manche Leute diese Ayat von Surat Abbas, die haben diese Ayat genommen und sie wollten damit zeigen, der Prophet hat Fehler begangen. Aber der Prophet hat keinen Fehler begangen. Der Prophet sollte eigentlich mit ihm lieber reden und die Leute verlassen. Mit ihm reden und dann mit den Leuten. Aber er hat das nicht gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat keinen Fehler begangen. Aber trotzdem, es gab sozusagen eine Art, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten erzählt hat, das Richtige wäre, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, richtiger wäre, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mit den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam richtiger für ihn war, dass er mit ihm spricht. Und die Gelehrten sagen, das ist ein Beweis, dass der Koran nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist. Dass der Prophet hat das nicht selber sozusagen gebracht und das sind seine Worte, sondern das ist von Allah subhanahu wa ta'ala dieser Koran. Und hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas von der Religion verstecken wollte, dann hätte er sowas versteckt. Aber das sind sozusagen Ereignisse, die wichtig waren, damit man weiß, wie die Lage war. Die sozial Schwachen, die ungerecht behandelt, nehmen den Islam an, die Führer von Mekka wollen das nicht, dann versuchen sie irgendwie, dass diese Leute, dass die Gefährten von dem Propheten Muhammad s.a.w. den Islam verlassen oder dass der Prophet Muhammad s.a.w. sie wegschickt. Aber das ist nicht der Fall in diesem Zusammenhang. Block. Der Verdienstblock. فبدأ الكفار طبعا بشيء جديد ألا وهو التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقوله ومخاصمة النبي صلى الله عليه وسلم ومجادلته في كثير من أمور الدين. فأتوا يعني سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فجلس رجال من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم هذه الآيات، فكان منهم النضر ابن الحارث وابن الزبعرة الذي طبعا سمع هذه الآيات. والنضر ابن الحارث لم يقول شيء في ذلك، فقال والله ما قام النضر ابن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، يعني ما رد على النبي صلى الله عليه وسلم الرد الطبيعي. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، فقال أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى. فعجب الناس من كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل من أحب من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. لذلك قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وعزير والذين لا يحبون أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني هذا دليل على أن الكفار في ذلك الحين، يعني كفار مكة في ذلك الحين، بدأوا يعني بمحاولة فهم القرآن والرد على الحج والرد على القرآن بالحجة، يعني مقارعة الحجة بالحجة، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كل شيء وفصل في كتابه كل شيء. Nachdem das auch nicht geklappt hat, was sie gemacht haben, die Leute von Mekka, dass die Gläubigen den Propheten verlassen oder dass der Prophet die Gläubigen wegschickt, dann haben sie mit neuer Strategie angefangen. Und zwar, sie haben angefangen, das zuzuhören, was der Prophet Muhammad s.a.w. erzählt. Und sie versuchten sozusagen, Gegenargumente zu finden, was der Prophet Muhammad s.a.w. sagt. Und einmal war der Prophet Muhammad s.a.w. mit den Leuten von Quraysh, mit den Führern von ihnen, und er hat ihnen erzählt, wenn man jemanden anbetet außer Allah subhanahu wa ta'ala und das Angebetete, pass auf, das Angebetete damit einverstanden ist, dass die Leute ihn anbeten, dann werden beide in die Hölle kommen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Das heißt, ihr und die Sachen oder diejenigen, die ihr anbetet außer Allah, ihr seid alle Treibstoff für die Hölle. Dann hat einer von ihnen, der hieß Ibn al-Zaba'ra, der hat das gehört, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Dann sagte er, man hat ihn nicht richtig antworten können. Also die Leute, die damals, die mit ihm waren, sie könnten das nicht erwidern, was er gesagt hat. Aber wenn ich Muhammad treffe, dann werde ich ihm Gegenargumente oder ihm Gegenargumente bringen und er wird sozusagen nicht mehr diskutieren können. Er hat gesagt, wir, also die Leute von Mekka, wir beten Engel an. Und die Juden beten Azra an, Uzair. Und die Christen beten Jesus an. Sind auch Jesus und die Engel und Uzair in der Hölle, weil die Leute sie anbeten? Natürlich, das ist, wenn man das betrachtet, dann merkt man, dass dieses Argument stark ist. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, derjenige, der damit anden ist, dass die Leute ihn anbeten, der ist in der Hölle und die Leute, die ihn anbeten. Aber war Isa sozusagen jetzt, war Isa damit einverstanden? War Isa damit einverstanden, dass die Leute ihn anbeten? Natürlich nicht. War Uzair oder Azra, war er damit einverstanden oder die Engel sind damit einverstanden, dass die Leute sie anbeten? Natürlich nicht. Deshalb diese Leute, die sind befreit von der Sünde, weil sie die Leute nicht dazu aufgerufen haben oder aufgefordert haben, dass die Leute sie anbeten. وطبعا بعد ذلك بدأوا بسب النبي صلى الله عليه وسلم وبشتم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء الأخنس ابن شريق أو شريق يقال أيضا الوليد ابن المغيرة أبو جهل دائما العاص ابن وائل وغيرهم كانوا يعني يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويستهزئون بالقرآن مثل أبو جهل في شجرة الزقوم يعني صار يستهزئ بذلك أو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وعنوا بذلك الوليد بن المغيرة وأبو مسعود عمر بن عمير الثقفي كذلك أنذر أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم بسب الله سبحانه وتعالى قالوا يا محمد لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك فذلك أنزل الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بارك الله فيكم dazu haben auch die Kuffar, die Führer von Mekka angefangen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lügen zu verbreiten und dass sie sich lustig auch über ihn machen, indem sie über den Koran sie schlüssig gemacht haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat von einem Baum, von Shajarat al-Zaqum gesprochen. Dann sagte Abu Jahl, ach, das ist Datteln aus Medina. Soll sagen, der macht sich lustig. Oder Walid al-Mughira sagte, wieso Muhammad wird Prophet? Ich bin der Führer von Mekka und es gibt von Thaqif noch einen Mann, der Führer von Thaqif, das ist Abu Mas'ud al-Thaqafi. Und wir sind älter als Muhammad, reicher als Muhammad, wir haben mehr Macht, wir haben alles besser als Muhammad. Wieso nicht wir werden zu Propheten, wieso Muhammad? Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala das sozusagen entschieden hat. Dann kam Abu Jahl auch mit etwas Neues. Der hat ihm gesagt, Muhammad, du redest schlecht über unsere Götter, das wird über die Götzen. Wenn du damit nicht aufhörst, dann werden wir Allah beschimpfen. Wir werden Allah beschimpfen, a'udhu billah. Deshalb ist die Sache, das war immer schlimmer geworden. Und sozusagen von Strategie zu Strategie. ومن الذين كذلك تهكموا بالنبي صلى الله عليه وسلم العاص بن وائل وقصة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مع خباب بن الأرت. خباب كان أجيرا في مكة يصنع السيوف وكان قد باع للعاص بن وائل السهمي سيوفا وكان يريد منه مالا فذهب يتقاضاه يعني قال اعطيني مالي فقال له يا خباب أليس يزعم محمد هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم قال خباب بلى قال فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هناك حقك فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب آثر عند الله مني ولا أعظم حقا في ذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Khabbab ibn al-Arat war ein Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mit Schwertern gearbeitet hat. Der hat Schwerter hergestellt. Und einer von den Führern von Mekka hat von ihm Schwerter gekauft. Der hieß Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. Als Khabbab zu ihm gekommen ist, er sagte ihm, gib mir mein Geld. Er hat ihm gesagt, aber Muhammad erzählt, dass es Paradies gibt und in diesem Paradies gibt es Gold und Silber und Diener und alles Schönes. Dann warten wir bis diese Zeit ab und dort werde ich dir dein Geld geben. Und bei Allah, du wirst niemals, du und dein Prophet, besser als ich sein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, das wird diese Person, hat damit gemeint, der wird Besseres bekommen im Paradies als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und als Khabbab. Und wenn Khabbab sein Geld haben möchte, dann wird er dieses Geld bekommen, aber im Paradies. Der hat so gedacht, dass er ins Paradies kommt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَ. Hast du etwa gesehen, derjenigen, der unsere Ayat, unsere Zeichen verleugnet hat und er hat behauptet, dass er Vermögen und Kinder bekommen wird, hat er das Verborgene gekannt oder hat er einen Vertrag mit Allah abgeschlossen? Nein, wir werden, oder wahrlich, wir werden das schreiben, was er gesagt hat, und er wird in der Strafe lange, oder seine Strafe wird lang und groß sein, und er wird allein am letzten Tag kommen. Das wird der Wirt bestraft für das, was er gesagt hat. Und man merkt auch nochmal, dass, subhanallah, dass der Koran herabgesandt worden ist, sozusagen vielmals als eine Antwort für das, was diese Leute gesagt haben oder behauptet haben. ومن الذين جادلوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التحكم به أبي بن خلف. أبي بن خلف أتى بعظم وأخذ العظم بيده وفتت هذا العظم حتى طار, فتته ونفخه حتى طار مع الريح. فقال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم, يعني بعدما تفتت وصار رميما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أنا أقول ذلك, يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. الله أكبر. هذه معجزات القرآن. قالوا يبعثه ويدخلك النار. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. Von den Leuten auch, die sich über den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم lustig machen wollten, war Ubay ibn Khalaf. Und der war einer der schlimmsten, die gegen den Propheten Muhammad sozusagen sich ausgesprochen haben und der dem Propheten Muhammad und den Gefährten von ihm Schlechtes machen wollte. Ubay ibn Khalaf hieß er. Er und sein Bruder waren auch sehr schlimm. Ubay ibn Khalaf hat einen Knochen, ein Stück Knochen genommen und er hat das zermalt mit seiner Hand und dann hat das aufgepustet, bis das mit dem Wind sozusagen geflogen ist. Dann sagte: O Mohammed, meinst du, dass dein Gott diese jetzt Asche von Knochen wiederherstellt? Der Prophet Muhammad sagte: Ja, Allah subhanahu wa ta'ala wird das wieder ganz machen und er wird dich auch in die Hölle bringen. Und das ist eigentlich ein Wunder. Und der Prophet Muhammad SAW hat etwas hier gesagt, was Allah natürlich ihm offenbart hat, dass Ubay ibn Khalaf in die Hölle kommen wird. Und Ubay ibn Khalaf konnte sagen: Okay, ich werde zum Muslim, dann komme ich nicht in die Hölle. Aber das war nicht der Fall, sondern Ubay ibn Khalaf hat Schlimmeres gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Koran herabgesandt. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. Er hat ein Gleichnis gegeben und er hat vergessen, wie wir ihn erschaffen haben. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَيَرَمِ. Wir werden diese Knochen wiederherstellen und die sind Asche geworden. قُلْ يُحْيِيهَا. Sprich, derjenige, der sie zum ersten Mal erschaffen hat, wird sie wiederherstellen. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und man merkt auch in dieser Phase, wie wichtig das war, dass die Gefährten von unserem Propheten Muhammad SAW diesen starken Glauben haben, dass sie überhaupt keinen Zweifel haben. Und der Prophet hat mit diesem Beispiel auch etwas gezeigt, dass er offenbart wird von Allah. Weil keiner weiß, wer ins Paradies geht oder wer in die Hölle kommt, außer Allah. Aber hier hat Allah dem Propheten Muhammad SAW das offenbart. بعد هذه الأمور كلها ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا, فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد تعال نعبد إلهك وتعبد إلهنا, آلهتنا عفوا, يعني نعبد نحن الله وتعبد أنت آلهتنا, أو ما نتكلم في إلهك ولا تتكلم في آلهتنا, كل واحد يبقى على عبادته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة الكافر. Dann kamen diese Leute mit einer verrückten Idee. Ja? Und zwar, sie haben gesagt: O Muhammad, komm, wir beten dein Gott an oder dein Ilah an und du betest unsere Götzen an. Und so haben wir kein Problem. Wir beten Allah an und du betest die Götzen an und alles schön und gut. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, sprich, o ihr, die den Glauben oder Kafir und ihr, die den Glauben verweigert haben oder verleugnet haben, لا أعبد ما تعبدون, ich bete das nicht an, was ihr anbetet, und ihr betet das nicht an, was ich anbete. Weil sie ihm gesagt haben, wenn du das nicht willst, dann lass uns das anbeten, was wir wollen, und bete das an, was du willst. Der Prophet sagte, ihr habt eure angebeteten Götzen und ich habe Allah subhanahu wa ta'ala, ich bete Allah an. Das hat alles mit dem Propheten Muhammad zusammen. Geld wollte er nicht haben, König wollte er nicht werden, Frauen wollte er nicht haben, dass er mit ihnen sozusagen, dass sie ihm alles geben wollten, das hat nicht geklappt. Sie haben sich lustig gemacht, hat nicht geklappt, Gegenargumente nicht geklappt, Druck auf ihn und auf seine Gefährten hat nicht geklappt. Ja, was sollten sie das machen, denn machen? Adu, idhan barakallahu fikum, bil-Igra, ma nafa, bil-Mujadalat wal-Khusumat, ma nafa, wal-Nabi sallallahu alaihi wa sallam yad'u ilal-Islam, wal-Muslimun yazidun, wa yazidun, falidhalik adu, إلى سياسة الإيذاء من جديد. عادوا يؤذوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يؤذوه بالكلام ويؤذوه بالأفعال ويؤذوه بالأقوال ويؤذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الإيذاء أنهم قالوا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كان يقول ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأوا يهمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزوه. الهمز هو أن يعيب الإنسان الناس ويغتابهم ويؤذيهم. فإذا كان باللسان أو بالإشارات والحركات وقيل هي الغيبة والنميمة الهمز واللمس. فكذلك بارك الله فيكم ما نفع هذا الأمر. بارك الله فيكم nachdem sie alles versucht haben, das hat nicht geklappt, dann haben sie wieder angefangen Schlechtes mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم zu tun. Mit ihren Wörtern, dass sie ihn beschimpfen, oder mit ihren auch Taten. Zum Beispiel mit ihren Wörtern, sie haben gesagt, ja, das sind Märchen, was Mohammed erzählt. Und das stimmt alles nicht. Oder sie haben angefangen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel vorbeikommt, sie machen bestimmte Bewegungen, die schlecht sind. Oder sie reden untereinander und sie reden über ihn übelst, dass sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam traurig machen. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam machte seine Da'wa weiter und er hat sozusagen zum Islam aufgerufen, ohne dass er ihnen in diesem Zusammenhang Acht gibt. Er macht weiter, weil die Religion Allah subhanahu wa ta'ala gehört. طبعا هنا بارك الله فيكم من الأشياء المهينة التي فعلها الكفار أن أبي بن خلف أغرى عقبة بن أبي معيط وطبعا عيره إن لم يعني يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يهين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى أبي إلى عقبة بن أبي معيط إلى عقبة بن أبي معيط فقال له أنت جالست محمدا وسمعت منه وجهي من وجهك حرام أن أكلمك إن أنت جلست إليه أو سمعت منه أو لم تأته فتتفل في وجهه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه عقبة ابن أبي معيط، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أبي بن خلف جينكس عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط أخذ أنا فون دين شلمستن في غن فون ميكا دي جين دين إسلام فاغن. أبي زاكت إيم Ich habe gehört, dass du mit Mohammed gesprochen hast und ich werde mit dir nicht mehr reden und mit dir nicht mehr sitzen, bis du zu Mohammed gehst und du spuckst ihn ins Gesicht an. Du gehst zu ihm, du spuckst ihn an. Dann kann ich mit dir reden. Dann ist Uqba ibn Mu'ayt gegangen und er hat den Propheten Mohammed angespuckt. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Das wird, und am Tage, dass derjenige, der Übeltäter, der Übeltäter, der wird seine Finger beißen. Im Arabischen, wenn man sagt, ich beiße meine Finger, das bedeutet, ich bereue das sozusagen tiefst bereuen. Der wird dieser Übeltäter wird übelst das bereuen, was er gemacht hat. Und er wird sagen: Hätte ich einen Weg mit dem Propheten genommen, mit dem Gesandter genommen, ja, weilata, das bedeutet, wehe mir, hätte ich diese Person nicht als Freund genommen. Und das gilt hier, weil Uqba ibn Abi Mu'ayt hat Ubay ibn Khalaf als Freund genommen und wegen ihm hat er Schlechtes zum Propheten Muhammad s.a.w. getan. Aber am letzten Tag wird das bereuen. والعاص بن وائل رمى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، يعني أنه لا عقب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بنات فرماه بالأبتر، ولكن بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى أنزل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك أي عدوك الذي يعاديك هو الأبتر الذي لا عقب له. Auch Al-As ibn Wa'il Al-Sami kam zum Propheten, er sagte ihm: Ach, du bist du wirst keine Nachkommenschaft haben oder du bist sozusagen impotent. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran dann herabgesandt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al-Kawthar bekommen wird als Lohn für was er getan hat und dass er weiter betet. Sein Feind ist derjenige, der keine Nachkommenschaft haben wird. واستهزأوا كذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى الله سبحانه وتعالى يعني يسلي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني استهزئ برسل من قبلك فلا تحزن وهؤلاء سيعاقبون على هذا الرسل الذين كانوا من قبلك. Natürlich, sie haben sich lustig über den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gemacht, damit der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم noch standhaft bleibt und Geduld zeigt. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran herabgesandt, dass auch andere Propheten vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass andere Propheten vor unserem Propheten sozusagen ausgelacht worden sind von ihren Völkern, aber sie haben Geduld gezeigt. Und diejenigen, die sich lustig gemacht haben, haben ihre Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. وطبعا بارك الله فيكم الأمر معروف أنهم لما ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا بإيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان بلال يعطى للأطفال يلعبون فيه في حر الظهيرة، وكان عمار يضرب ويهان، وكان يعني كل من دخل الإسلام يعذب عذابا شديدا، حتى أنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرف ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا العمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. بارك الله فيكم. Dann haben sie angefangen, die Sahaba Schaden zuzufügen und die Sahaba sozusagen zu foltern. Bilal wurde als sozusagen Spielzeug an die Kinder gegeben, mit ihm spielen, und die schlagen ihn, wie sie wollten. Und man hat ihn in der Wüste getan, natürlich in der Sonne getan, und man hat ihn geschlagen. Ammar wurde auch gefoltert und geschlagen. Fast alle Sahaba, bis sie zum Propheten Muhammad s.a.w. gegangen sind, seine Gefährten, die haben gesagt: Oh Prophet, wieso machst du für uns kein Dua? Wieso bittest du Allah nicht um den Sieg? Schau mal, was sie mit uns machen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihnen: Schaut mal, die anderen, die vor euch waren, als jemand von ihnen die Wahrheit angenommen hat, man hat für ihn ein Loch gegraben und man hat ihn in dieses Loch getan, und dann hat man ein Säge geholt und man hat ihn zwei Teile gesägt. Und man hat zwischen seinen Knochen und sein Fleisch mit Eisenkämmen getrennt, dass diese Person die wahre Religion verletzt, und er hat das nicht getan. Aber ihr seid Leute, die voreilig sind. Allah subhanahu wa ta'ala wird diese Sache so tun, dass die Person, diese Sache wird sich so vervollständigen, dass eine Person zwischen Hadramaut und Sana'a reist. Diese Person hat nur Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, und er hat Furcht nur um seine Schafe vor dem Wolf. Das bedeutet, die Sache, die Muslime werden sich vermehren und der Islam wird sich so verbreiten, dass auch in solchen Gebieten, die sehr schwere Berge waren, dort auch der Islam sein wird und dass die Leute in Frieden und in Sicherheit leben werden. Natürlich, das war nicht nur so. Man hat auch Leute von Sahaba getötet. طبعاً قتل أبو وأم عمار بن ياسر سمية وأبو عمار قتلا في الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كانوا يتركوا بارك الله فيكم هذا الدين، وليس كما في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. In unserer Zeit ist die Sache anders geworden. Die Sahaba wurden gefoltert, wurden getötet, dass sie den Islam verlassen, und sie haben das nicht getan. Aber in unserer Zeit, man wird nicht gefoltert und man macht mit ihm gar nichts, aber man macht nichts vom Islam, weil man Angst vor den Leuten hat, wal-iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist der Unterschied zwischen guten Gläubigen und zwischen denjenigen, ولا حول ولا قوة إلا بالله. Natürlich die den Glauben noch nicht verinnerlicht haben und die den Glauben nicht verstanden haben. في هذا الباب بارك الله فيكم يستطيع الإنسان يتكلم كثيرا، ولكن أهم مميزات هذه الفترة هي الاستزاب النبي صلى الله عليه وسلم، المخاصمة والجدل وتعذيب الصحابة رضوان الله عليهم، بل قتل الصحابة رضوان الله عليهم على أن يتركوا دينهم، وما كانوا يفعلون، إنما كانوا يثبتون على دين الله سبحانه وتعالى. Man kann in dieser Phase das erklären, dass die Kuffar von Mekka alles versucht haben, dass sie den Islam vernichten, dass sie dem Propheten Muhammad s.a.w. dazu zwingen, dass er mit dem Aufruf zum Islam aufhört, dass die Sahaba den Islam verlassen, aber sie haben das nicht geschafft. Mit allen Mitteln. Sie wollten den Propheten bestechen, das ging nicht. Sie wollten ihm alles geben, was er will, das ging nicht. Sie wollten die Sahaba unter Druck setzen, das ging nicht. Sie haben sie gefoltert, das ging nicht. Sie haben sie getötet, das ging nicht. Ja, natürlich, dann gab es nur eine Möglichkeit, dass sie versuchen, den Islam zu verbieten. in Mekka. Und dass sie die Muslime, den Muslimen verbieten, ihre Religion zu praktizieren. Und das ist immer das Gleiche. Ich meine, diese Methoden, die werden in der ganzen Geschichte die gleichen sein. Es gibt keine anderen Methoden. Entweder kriegerisch, also gewaltmäßig, oder politisch mäßig, oder wirtschaftlich, oder sozialmäßig, oder kulturell, oder sozusagen Argumente gegen Argumente. Und wenn das alles nicht klappt, dann gibt es nur eine Methode. Das bedeutet, man verbietet und man vernichtet sozusagen. Aber das hat nicht geklappt. Und weil die Leute in Mekka dann die Muslime nicht mehr ihre Religion praktizieren konnten, dann sollten sie natürlich auswandern. Und das nächste Mal, inshallah, reden wir über die erste Hijra, die Auswanderung nach Abyssinien. طبعاً يا أخوة, يعني ما الصحابة رضي الله عليهم ما كان عندهم خيار آخر إلا أنهم يهاجروا إلى بلد آخر يقوموا فيه بدينهم ويطبقوا الإسلام, فكانت هجرة الحبشة. وهذا دائما يعني الكلام, هم حاولوا القضاء على الإسلام بشتى الوسائل, بالأغراء, بالاستهزاء, بالحجة, بالخصومة, بالجدل, بالقتل, بالتعذيب, ولكن ما استطاعوا. فطبعا كان المسلم ممنوع من تطبيق دينه هناك, فما كان للصحابة رضي الله عليهم إلا أن يهاجروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت هجرة الحبشة الأولى. وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن هجرة الحبشة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. لا تنسوا, بارك الله فيكم, غدا عندنا السيمينار إن شاء الله يبدأ الساعة الثانية بإذن تعالى بعد الظهر. فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير, وإن شاء الله سنحاول نقله بالإنترنت. Morgen, inshallah, nicht vergessen, wir haben morgen unser Seminar. Das wird ein tägiges Seminar, das wir jeden Monat haben. Inshallah, das fängt 14 Uhr bei Ibn Ta'ala an. Wir versuchen das auch hier per Internet sozusagen zu senden, wenn das geht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilik. Wa'ayyuh.